Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen zu einer neuen Domian-Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, über welches Thema auch immer, ruft ganz einfach an unter 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Karin und die ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ich habe schon mal mit dir gesprochen. Mhm. Und zwar hat 1994 mein Sohn einen Mord begangen, hat einen Schwulen mit über 100 Messerstichen ermordet. Dann ist er nach 4 Jahren entlassen worden. Wir haben ihm alles gegeben, was überhaupt, neue Wohnung und so weiter und so fort, was überhaupt möglich war, haben ihn unterstützt und haben ihm das quasi nicht verziehen, aber vergessen. Erklär doch noch mal kurz, wieso er nach 4 Jahren dann schon aus dem Knast rausgekommen ist. Er hat 7 Jahre bekommen. Er ist zu 7 Jahren verurteilt worden. Und soziale Umfeld und so weiter war gut. Dann ist er entlassen worden. Er hat diesen Menschen mit 100 Messerstichen... Ich habe schon mal mit dir telefoniert. Ja, ich wiederhole es jetzt noch mal, um noch mal die Dramatik... Mit über 100 Messerstichen. Im Alkohol allerdings nicht, unter Alkoholeinfluss. Dann hat er danach noch die Wohnung angezündet, und um die Spuren zu verwischen und so weiter und so fort. Jetzt hat er wieder eine Straftat begangen. Und zwar hat er Anfang März hat er in einem Lokal eine Kellnerin fast wieder zu Tode gebracht. Ich zitter am ganzen Körper. Was hat er gemacht mit der Frau? Er hat sie mit der Kette von einem Kellner kommen, ich weiß nicht, was man so in der Hosentasche hat. Da hat er sie gewürgt und fast bewusstlos, also die Frau war sehr, sehr schwer verletzt. Es hat Gott sei Dank überlebt. Warum hat er das gemacht? Gab es da einen Streit? Geldschwierigkeiten. Ist mir von der Polizei erzählt worden. Also er wollte die Frau berauben? Er wollte die Frau auch umbringen. Er hat wortwörtlich zu ihr gesagt, laut Aussage der Polizei, was ich nachher gehört habe, ich muss dich leider, wie soll ich sagen, alle machen oder so, weil du mich erkennen würdest. Und die Frau hatte wahrscheinlich maximal ein paar hundert Mark oder 1000 Mark bei sich. Ein paar hundert Mark. War nicht viel, war überhaupt nichts. Er war der letzte Gast im Lokal und... War er wieder betrunken? Ja, natürlich. Natürlich. Ist dann jemand dazwischen gegangen? Nein. Nein. Er ist, jetzt kennt mich jeder sowieso, ich habe viele Bekannte. Dann, in der Zeitung hat gestanden, das Opfer machte sich zum Täter. Quatsch, der Täter machte sich zum Opfer, umgekehrt natürlich. Dann ist er ein paar Meter weitergegangen und hat erzählt, er wäre überfallen worden. Ach so. Und dann hat die Polizei die Blutspur verfolgt und da war dann schon, und da waren die anderen Kollegen von der Polizei schon da. Und da hat man die Frau gefunden? Da hat man die Frau gefunden. Und das war auch die Rettung, dass man die Frau zu dem Zeitpunkt gefunden hat? Ja, natürlich. Wäre sie gestorben? Natürlich, Gott sei Dank. Ja, nun ist mein Thema, ich habe fürchterliche Probleme, er ruft ewig, also er schreibt mir ewig und schreibt auch seinem Schwager und seiner Schwester. Ja, er ist jetzt in U-Haft. Er ist in U-Haft und er möchte fürchterlich gerne Kontakt und ich habe ihm damals gesagt, ich sage, baust du noch einmal Mist, bist du für mich gestorben. Ja, was soll ich machen? Was empfindest du jetzt deinem Sohn gegenüber, nachdem er wieder sowas gemacht hat? Ich kann es nicht sagen, mein Sohn ist lieb, nett, hilfsbereit, für alle da, er hat jedem geholfen, er hilft jedem beim Umzug, wenn jemand da war und jemand gefragt hat. Nur im Alkoholeinfluss dreht er ab. Nie hat er nie was getan. Nie, oder? Als er nach den 4 Jahren aus dem Knast wiederkam, hast du so irgendwie vermutet oder dir gedacht, es hat sich in ihm etwas verändert? Ja, natürlich. Insofern verändert, dass er so etwas auf keinen Fall mehr wieder machen wird? Ja, sicher. Oder im Leben. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Nie. Das heißt, du warst dir deiner Sache auch sicher? Ganz sicher. Ich hätte die Hand dafür ins Feuer gelegt. Hat er denn auch ein Alkoholproblem? Oder dreht er dann immer durch, wenn er einfach mal so einen sehr über den Durst trinkt? mit uns nie familienmäßig oder feiermäßig, nie. Immer lieb und nett gewesen, immer. Ich kann es einfach nicht begreifen, ich kann es nicht begreifen. Kommen da einem als Mutter nicht solche Gefühle auch? Mein Gott, was habe ich da großgezogen? Was habe ich großgezogen, ja. 1990 habe ich schon mal einen Sohn verloren, der hat sich umgebracht, der hat sich selber umgebracht. Deshalb war ich vorhin ein bisschen im Zweifel, wo ich mit deiner Kollegin gesprochen habe und 1990, sagt sie, da waren wir noch gar nicht auf Sendung. Ich meine natürlich 94, bei dem anderen wieder. Nein, dass du auch Angst bekommst vor diesen Menschen, weil du eigentlich ja nicht in diesen Menschen hineingucken kannst. Nein, überhaupt nicht. Also, Jetzt bettelt er und möchte Kontakt haben. Richtig. Wie viele Briefe hat er dir schon geschrieben? Also mir ein und dem, also meine Tochter, mein Schwiegersohn, die liegen in Scheidung und meinem Schwiegersohn auch ein, ja. Und du bist ganz ungewiss und ganz unsicher und weißt nicht, was du ganz unsicher. Ich möchte gerne, er hat meinem Schwiegersohn geschrieben, ich kann nicht verstehen, wortwörtlich, ich kann es nicht glauben, dass Mutti ihre Drohung wahr macht. Was? Beschreib doch mal die beiden Seiten in dir. Einmal die Seite, die sagt, nein, ich will nicht mehr. Was denkt diese Seite noch mehr? Weil ich ihm das gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, ich will nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, ich will nicht mehr. Wenn du noch mal, ich will nicht mehr. Aber andererseits habe ich wahnsinnige Zweifel. Was machen die Zweifel aus? Ich liebe ihn immer noch. Du bist die Mutter. Ja, natürlich. Er war mir gegenüber ohne Ende. Mein Mann ist im Oktober gestorben. Er hat an seinem Totenbett gestanden. Tschüss, Vati, schlaf gut. Er war so immer lieb und nett und so. Nicht? Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es geht einfach. Ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwie krank ist. Aber wenn du jetzt wir blättern noch mal ein paar Jahre zurück. Wenn du jetzt an die Gefängniszeit denkst und auch an die Tatsache, dass er ja doch einige Jahre früher herausgekommen ist, denkst du manchmal, es wäre besser gewesen, wenn sie ihn doch hätten ganz absitzen lassen sollen? Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig, ja. Das ist denn das Thema, was du schon öfters hattest in deiner Sendung, dass die Täter nicht genug bestraft werden. Das denkst du sogar als Mutter natürlich, selbstverständlich. Ist ein ganz schwieriges Problem. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da wirklich in einem großen Zwiespalt ist. Einmal ist man Elternteil, ist man Mutter. Ja. Und diese Verbindungen reichen ja oftmals über alles hinaus, was so geschieht im Leben. Ja. Aber andererseits hat er dich persönlich ja auch sehr enttäuscht jetzt. Aber ne? sicher. Wahnsinnig sicher. Enttäuscht. Ne? Aber sicher. Ich brauche unbedingt psychologische Beratung. Und da wollte ich nachher nochmal irgendwie mit einer deiner Mitarbeiterinnen. Kannst du, natürlich. Ja, klar. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich bin berufstätig, Gott sei Dank. Ich muss morgen wieder arbeiten und habe einen guten Job und einen guten Chef und so, aber trotzdem, also die wissen alles, aber ich bin am Ende. Ich bin total am Ende. Und ich habe Angst, wenn ich das mal offen und ehrlich sage, ich habe Angst, Alkoholikerin zu werden. Ich habe 2 Tage die Woche frei, also 2,5 Tage. Du hast doch bestimmt jetzt mal so im Kopf durchgespielt. Was wäre, wenn ich jetzt doch nochmal Kontakt mit ihm aufnehme? Was für ein Gefühl hast du denn? Also wenn ich hingehen würde, wenn ich hinfahren würde in die Strafanstalt, der würde mir um den Hals fahren, würde in Tränen ausbrechen ohne Ende, das weiß ich. Würde in Tränen ausbrechen und danke Mutti, dass du gekommen bist. Also, würde er machen, hundertprozentig. Dann wäre er wieder mein kleiner Junge. Ne? Hat er sonst irgendjemanden noch als Bezugsperson neben der Familie? Gibt es sonst einen Freund noch oder eine Freundin gar? Nein, die wollen alle nichts mehr mit ihm zu tun. Alle nicht mehr. Er hat ohne Ende Freunde gehabt, aber die wollen alle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nein, du weißt ja, wenn du verfolgst die Sendung offensichtlich öfters, dann weißt du, dass ich, du hast es gerade auch schon gesagt, wirklich für sehr harte Strafen bei schweren Verbrechen bin. Andererseits weiß ich auch, dass man natürlich einem Täter auch neben der harten Bestrafung auch helfen muss. Und man hilft ihm am allerbesten durch eine sehr enge menschliche Bindung. Ich sage jetzt mal einfach, was mir einfällt, während wir uns unterhalten. Wenn jetzt der Kontakt zu dir, die vielleicht die Hauptperson in seinem Leben ist, die einzige, noch vollkommen abbricht, könnte es natürlich mit einer absoluten Katastrophe in ihm enden. Andererseits wär's vielleicht aber auch die schlimmste Bestrafung, die man ihm antun kann. Wiederum weiß man nicht, was das für eine Folge für ihn hat und für sein weiteres Leben. Aber wir wollen nicht vergessen, dass er beinahe jetzt wieder eine Frau, einen Menschen umgebracht hätte. Und einen Menschen hat er schon auf schlimmste Weise umgebracht. Richtig. Grauenvoll, ja. Wir sind wahnsinnig froh, oder mein Schwiegersohn und ich, wir sind wahnsinnig froh, dass die Frau überlebt hat. Wir haben der Frau Blumen geschickt und so weiter und so fort. Und ins Krankenhaus durch die Polizei und so. Und ich habe uns von dem Täter distanziert, auf Deutsch gesagt. Weißt du, was, glaube ich, ganz gut wäre? Die Tat liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Im März, sagst du. Anfang März. Ja. Also es kann auf keinen Fall schaden, wenn du ihn zumindest mal noch eine ganze Weile zappeln lässt. Ja. Und du musst jetzt nicht sofort auf ihn zugehen. Das kannst du auch noch in einem halben Jahr oder kannst du es auch noch in einem Jahr machen. Nach der Verhandlung eventuell. Zum Beispiel. Ja. Denn der darf ja auch nicht den Eindruck haben, letztendlich kann ich mit meiner Mutter alles machen. Richtig. Ne? Die Gefahr besteht natürlich auch. Das ist richtig. Lass das erst noch ein bisschen in dir verarbeiten. Wenn du psychologische Hilfe suchst, besprich das mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin. Habe ich ja nicht. Ich wollte dich gerade fragen oder euch gerade fragen. Ja, das können wir dir gleich. Ja, danke, ja. Mhm. Und wenn du jetzt noch so zwiegespalten bist, würde ich erstmal auf die Distanz bleiben. Lass ihn ruhig ein bisschen braten da. Das hat er nur wirklich verdient. Das hat er wirklich verdient. Man muss jetzt auch nicht gefühlsduselig an ihn rangehen. Der Arme sitzt da und hat niemanden. Ja, nein, natürlich nicht. Nee. Das Erste, was ich kriegte, war eine Paketmarke. Schick mir bitte ein Paket. Das war das Erste. Nicht ein Wort des Bedauerns über das Opfer. Ehrlich? Das hatte nicht ein Wort. Das hat er nachher meinem Schwiegersohn gegenüber geäußert. Tut ihm leid, er weiß nicht, wie das passieren konnte. Er schickt dir einen... Er schickt mir eine Paketmarke, du sollst noch Kaffee und Zigaretten schicken oder Tabak halt. Ne? Dem huste mal was jetzt. Ja, das natürlich. Dem natürlich. Huste mal was. Das habe ich auch nicht gemacht. Natürlich nicht. Ne? Natürlich nicht. Die kriegen da ja alles im Knast. Du weißt das doch selber. Ne? Die haben ja doch nicht unbedingt ein schlechtes Leben. Ne? Ja. Die haben ja alles doch. Ne? Also Kai, ich würde erstmal mich rar machen bei ihm. Sprich, ich würde mich nicht melden bei ihm, glaube ich. Ich denke, bin ich auch der Meinung. Es fällt unheimlich schwer, aber... Es ist noch genug Gelegenheit und genug Zeit da, dass du ihm dir, irgendwann solltest du ihm die Hand reichen, das finde ich schon. Aber nicht jetzt. Er ist 26, das ist mein Na gut, er ist ein erwachsener Mann. Ja, natürlich. Und eigentlich hätte er aus der schlimmen Tat lernen müssen, die er begangen hat. Das denke ich auch. Er hat eine Schuld auf sich geladen, die er so sein Leben lang nicht mehr los wird. Sehr große, ja. Er hat nie wieder ein Wort davon geäußert, auch nicht von der ersten Tat, nie wieder ein Wort geäußert. Das Schlimmste war ja, dass ich diese Taten aus der Zeitung erfahren musste. Nicht? Das habe ich deiner Mitarbeiterin vorhin gesagt. Aus der Zeitung habe ich das erfahren. Ich bin morgens im Geschäft, verkaufe auch Zeitung und lese die Zeitung und erfahre die Tat aus der Zeitung. Und da stand der Name drin, abgekürzt. Da habe ich die Kripo angerufen und dann sagt die Kripo zu mir, ja, wir können Ihnen keine Auskunft geben, Sie können ja von der Presse sein. Ne? Und dann riefen die mich dann im Geschäft zurück. Nicht? Und dann haben die dann gesagt, ja, ist an dem. Ne? Mein Gott, was geht da in dir vor, wenn du das liest? Aus der Zeitung und denkst, das der ist mein... Der Rechtsanwalt sollte mich informieren und der Rechtsanwalt, ja, weil ich ja am ganzen Tag nicht zu Hause bin, da hat auf dem Anrufbeantworter gesprochen und da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was los war. So. Gibt es eigentlich noch den Vater? Der ist im Oktober gestorben. Ach, das hast du gerade gesagt. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Gott sei Dank erlebt er das nicht mehr. Alleine durch. Ganz alleine, ja. Also Karin, wir machen das so wie gerade besprochen. Ja. Wir rufen gleich wieder an. Ich bedanke mich. Das ist die Annette heute Nacht. Okay. Vielen Dank. Tschüss, Karin. Tschüss. Wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Nummer, oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt geht es weiter mit Joy. Und Joy ist 19 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Domian, hier ist die Joy. Guten Morgen, Joy. Ja, und zwar mein Problem liegt darin, dass ich durch Angstzustände von der Schule abgegangen bin. Also alles geschmissen habe und ja, jetzt perspektivenlos irgendwo da so stehe und... Wann bist du von der Schule abgegangen? Vor circa 3 Wochen war das. Ach, ganz frisch ist das noch. Ja, ja. Was für eine Schule oder welche Stufe war das? Also ich hätte noch ein Jahr gehabt und dann zu Ende gewesen. Und mit welchem Abschluss wärst du dann zu Ende gewesen? Fachabitur. Also mit Fachabitur. Du bist jetzt in der 11 rausgegangen, ne? Aus der 10 rausgegangen. Nee, aus der 11 rausgegangen. Du warst jetzt in der 11? Ja. 12. Was für Angstzustände genau waren das? Beschreib mal. Ja, allgemein überhaupt rauszugehen. Das ist für mich ein riesiges Problem war, auf die Straße. Gehst du noch ein bisschen näher ans Telefon, an den Telefonhörer? Ja, hörst du mich so besser? Also überhaupt die Angst rauszugehen. Auch die Angst dann in der Schule mit vielen Leuten in einem Raum beispielsweise zu sein? Ja, genau. Ich dachte die ganze Zeit, wenn ich irgendwie jemanden angucke oder ich gucke die ganze Zeit komisch oder der guckt mich komisch an und dass mein Gesicht sich irgendwie, also dass ich immer komisch reagieren würde, so Mimik, Gestik und so weiter. Und Wie lange hast du das gehabt? Oder hast du das schon? Das hat sich so 1,5 Jahre ganz jetzt aufgebaut. Und ich meine, das ist ja eine große Entscheidung zu sagen, ich gehe von der Schule ab, vor allem relativ kurz vor dem Ende der Schulzeit. Hast du das mit deinen Eltern besprochen und mit den Lehrern? Ja, mehr oder weniger. Also ab und zu mal ist da so ein Kommentar gefallen, aber es wurde auch nie ernst genommen irgendwo. Lebst du bei deinen Eltern noch? Ja. Mhm. Hast du denen denn jetzt gesagt, genau, warum du von der Schule weggehst? Ja, teilweise habe ich das, also ich habe es damit begründet und wurde halt eben dann im Endeffekt als Versager und doch irgendwo nicht richtig an, also dass ich nicht alle Tassen im Schrank hätte, meine Güte. Also sie nehmen dich nicht ernst? Ja, ja. Mhm. Gibt es denn zumindest einen Lehrer, vielleicht einen Vertrauenslehrer, der dich ernst genommen hat, als du noch auf der Schule warst? Ja, hat ein Vertrauenslehrer, mit dem ich mich auch unterhalten habe, der hat das schon irgendwo erkannt, aber konnte mir dann auch an sich nicht so viel weiterhelfen. Wie waren denn deine schulischen Leistungen? Ja, an sich immer gut gewesen, bis ich halt eben dann auch dachte so, also ich habe das Gesetz vom Karma von wegen Taten und Folge überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Also sprich, ich bin zu Hause geblieben und habe irgendwie, ja, geschwänzt so. Und wie war denn dein Notendurchschnitt jetzt, als du gegangen bist, so grob über den Daumen? Ach, Gottchen. Irgendwas um die 3, denke ich mal. So. Also nichts Dramatisches, ne? Also durchaus okay noch. Ja, das Problem war auch, dass ich dann an solchen Tagen gefehlt habe. Also am Endeffekt habe ich ja 3 Wochen am Stück gefehlt und so. Und dann wurden die ganzen Arbeiten geschrieben, ich war nicht dabei. Und was war denn eigentlich immer dein Wunsch, dein Berufswunsch gewesen, früher oder bisher? Ja, in die künstlerische Richtung zu gehen, mich selbst zu verwirklichen oder... Was denn für eine künstlerische Richtung? Was denn für eine künstlerische Richtung? Malen, Schauspielen, ja, es singen? Ist ja Mode gewesen, also an sich bin ich da in jeglicher Hinsicht irgendwie offen für alles. Du wohnst jetzt bei den Eltern, ne, im Moment? Ja. Wie behandeln die? Bitte? Ich denke mal noch. Aber du hast ja gar keine Möglichkeit, wahrscheinlich woanders zu wohnen, ne, oder? Ja, bei meiner Oma könnte ich noch wohnen. Das ist halt eben eine Sache, das ist in der Nähe von Paderborn und dort wäre dann eine Schule für Kunst und Lebensgestaltung. Achso, das... Hätte ich jetzt momentan noch nicht so das Problem, irgendwie von allem wegzugehen. Aber wie ist denn die Situation in der Familie, zu Hause, wenn deine Eltern dich als Versagerin darstellen? Naja, ich mir das nicht sehr angenehm vor, in der Hausgemeinschaft zu leben derzeit. Ja, klar. Das Problem ist auch, also ich habe auch alle meine Freunde von mir abgesiegelt. Also im Endeffekt wirklich nur noch mich über irgendwelche Bücher gehangen. Also ganz abgekapselt. Zu Hause, genau, über die Probleme von früh bis spät. Wie finde ich eine Lösung, aber... Und dann hast du für dich irgendwann gesagt, nein, ich gehe jetzt auf jeden Fall, ich, Joy, entscheide, ich gehe von der Schule runter. Ich dachte nur, ja, beende diesen Zustand irgendwo. Ich möchte nochmal ein bisschen zurückgehen von dem, was du gerade erzählt hast. Und zwar in die Zeit, als das anfing. Dass du Angst vor Menschen hattest, dass du dich beobachtet fühlst, dass du unsicher warst, in einer Gemeinschaft zu sein. Gab es da irgendeinen Vorfall, der dir wehgetan hat, der dich irritiert hat? Ja, ich denke mal, gab es einige Sachen schon irgendwo. Magst du eine Andeutung machen, was es war? Auch teilweise, dass ich wirklich gemerkt habe, viele Menschen waren irgendwo wie Fässer ohne Boden. Also ich habe immer investiert, nur irgendwo kam da nichts zurück und dann... Hattest du Streit mit jemandem oder hat dir jemand Gewalt angetan? Ja, also zu der Zeit fing das auch an, dass die Familie sich irgendwo aufgelöst hat, schon ein bisschen vorher. Und also Streit... Dann an sich immer schon das schwarze Schaf irgendwo war. Leben die Eltern getrennt jetzt oder wie? Ja, ja, jetzt leben sie getrennt. Und du wohnst bei der Mutter? Und das sind natürlich Sachen, die man dann als Jugendlicher vielleicht auch sehr stark verinnerlicht, ne? Wenn es zu Hause hoch hergeht, ja, weil die Eltern Stress haben. Ich muss auch schon sagen, ich war eigentlich immer irgendwo sehr auf meine Mutter fixiert. Sie ist eine Person, sie ist unheimlich stark und sie schafft an sich auch alles, was sie möchte. Und dann kam sie natürlich absolut nicht damit klar, was ihre Tochter denn anstellt. Ne? Du bist nur 19 Jahre alt, hast du in diesen letzten Jahren, die dir auch schwer zu schaffen gemacht haben, hast du eine Beziehung gehabt, mal einen Freund? Ja, so sporadisch, irgendwie mal so sehr kurz eigentlich. Also nichts, was dein Leben sehr bestimmt hätte oder wo du dich sehr geöffnet hättest? Ja, ich würde mal sagen, verschlossen habe ich mich allgemein sowieso die ganze Zeit. Es gibt auch keine beste Freundin, die alles von dir weiß, mit der du alles besprichst? Ja, eigentlich schon, aber das ist wirklich diese einzige Person, die mir noch geblieben ist. Die habe ich über die Zeit hinweg, sagen wir mal, vielleicht einmal im Monat gesehen, wenn überhaupt. Du bist ja offensichtlich eine junge Frau, die auch sehr reflektiert über sich und ihre Situation. Und du bist nun sehr festgefahren und weißt ja nun auch selbst gar nicht, wo du bist und in welcher Sackgasse du gelandet bist. Dennoch frage ich dich mal, man hat ja auch, wenn man selbst in einer verfahrenen Lage ist, manchmal so eine Idee. Ich frage dich, woran liegt es? Warum hast du diese Gefühle? Warum hast du so eine Angst und so eine Menschenscheu? Ja, ich habe aus meinem Umfeld unheimlich mitbekommen, also jetzt vor einiger Zeit von Todesfall bei uns in der Familie. Und ich habe das selber mitbekommen, wie ich, also ich habe gesehen, wie die anderen darauf reagiert haben. Da kommen jetzt solche Sprüche von der Familie von wegen, also es kommt mir vor wie Aasgeier einfach irgendwo. Da sagt meine Oma irgendwie so und so, Videokamera kannst du haben. Und es kommt von Vaters Seite aus, ja, kaum ist er im Grabe schon, stürzt euch auf die Sachen. Und ich habe nie irgendwo mit so einem Gedanken gespielt und jetzt kommt dann sowas. Und dann denke ich auch, was soll das? Und geht das vielleicht einher bei dir auch mit so einer grundsätzlichen, ich sag's mal, so einer Sinnkrise, dass du gar nicht so recht weißt, warum du lebst und wofür du lebst? Ja, sag mal, ich bin davon überzeugt, dass ich irgendwo hier einen Platz habe und dass ich auch, also ich möchte irgendjemandem helfen, das weiß ich, also das habe ich vielleicht so ein Helfersyndrom irgendwo ausgeprägt. Ich möchte irgendwas verändern, aber ich denke mal, wenn ich selber festgefahren bin, dann kann ich nichts verändern. Weil das ist genau der Punkt. Du hast dich selbst festgefahren, wie du gerade gesagt hast. Und du kannst dich, glaube ich, nicht selbst wieder rausfahren. Und ich glaube, es geht nur über den Weg eines wenn du mit einem Fachmann in Kontakt treten würdest, mit einem Psychologen. Ich glaube, nur so geht das. Wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Und wenn die Seele nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, geht man zum Seelenarzt. Ne? Das ist der Psychologe. Und den muss man sich sorgfältig aussuchen. Genauso wie man sich einen Arzt sorgfältig aussuchen muss. Denn das sind ja auch nicht nur alles gute Leute. Und man muss ja auch eine Verbindung, eine Chemie haben mit ihm, mit dem oder mit ihr und mit einem selbst. Ja, ich merke das auch unheimlich, dass Geist, Körper und Seele so total das Gleichgewicht gar nicht mehr stimmt. Ja, genau, ja, so hört sich's an, ja. Du hast viele Pläne, du möchtest im künstlerischen Bereich was machen, du möchtest Menschen helfen, vielleicht einen karikativen oder einen sozialen Beruf ergreifen, was auch immer. Mal, das prägt sich so über die Zeit des Leidens irgendwo heraus, dass man sagt irgendwo, ich möchte, dass andere Leute diesen Zustand irgendwo auch beenden. Aber das heißt jetzt, die Hilfe wird dir jetzt nicht vom Himmel fallen, vermutlich. Jetzt musst du selbst tataktiv werden. Du hast jetzt einen schon drastischen Schritt gemacht, du bist von der Schule gegangen. Okay, ist vielleicht nicht klug gewesen, aber nun ist es passiert und das muss man auch respektieren. Jetzt musst du aber auch weitergehen. Jetzt musst du an dir etwas tun, mit Hilfe eines anderen Menschen. Und dann vielleicht an anderer Stelle weitergehen. Vielleicht wirst du dann viel besser gehen können als vorher. Vielleicht auf eine andere Schule oder was du gerade gesagt hast, in Paderborn auf die Schule oder was auch immer. Das ist völlig egal. Das Erste ist jetzt... Die Hoffnung hatte ich ja auch die ganze Zeit. Also das ist so eine Sache, die ich irgendwie leider ab und zu mal verloren hatte, aber doch, wo ich irgendwie sage, es muss einfach weitergehen und es gibt doch irgendwo einen Weg. Meine Psychologin heute Nacht, das ist die Annette, Ich glaube, dass Annette dir sehr gute Tipps noch geben kann, was Psychotherapie betrifft. Auch Therapie in deiner Umgebung, wie du das machst, wie man das bezahlt, wohin man sich wendet und so weiter. Mhm. Möchtest du mit ihr noch reden jetzt? Ja, das wäre ganz nett. Ich fände das ganz wichtig und richtig, Joel. Mhm. Ja? Leg mal auf, wir rufen dich gleich wieder an. Und ich wünsche gutes Gelingen bei all dem, was jetzt ansteht. Das wirst du schon schaffen, das wird hart werden, glaube ich. Aber ich habe den Eindruck von dir, dass du da auf jeden Fall durchkommen wirst und vielleicht in 2-3 Jahren dastehst und denkst, gut, dass ich den Schritt damals auch gemacht habe. Manchmal muss man ja auch Dinge tun, die vielleicht sehr gewichtig sind, um wieder einen neuen Anschub zu kriegen. Ne? Ja, ich weiß, dass es viel sein wird, aber... Du hast ja große Ziele. Ne? Leg mal auf, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, okay. Alles Gute. Schönes Leben wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Tschüss. Okay, tschüss. So ihr Lieben, ich will euch mal sagen, dass wir morgen haben wir einen Themenschwerpunkt. Morgen heißt unser Thema Wunder. Das ist ein tolles Thema. Sind euch schon mal Wunder geschehen? Glaubt ihr an Wunder? Nachteil der ganzen Geschichte ist aber, dass wir morgen erst 25 Minuten später im Fernsehen sein werden. Aber wir sind da und wir fangen im Radio auch schon um 1 Uhr an. Also Morgenthema hier bei Domian, Wunder. Erzählt mir von den Wundern, die euch widerfahren sind und an was ihr so glaubt. Oder vielleicht auch Dinge, die ihr nie für möglich gehalten hättet früher und die dann geschehen sind. Und ihr davor steht und sagt, das gibt's gar nicht, das ist irgendwie ein Wunder. Das kann man nur abbuchen unter Wunder. Das ist unser Thema morgen. Jetzt begrüße ich herzlich einen jungen Mann, der 23 Jahre alt ist und der Marc heißt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Marc. Ja, und zwar geht's um Folgendes bei mir. Ja, ich suche eine Freundin. Du suchst eine Freundin? Ja. Da stehst du nicht allein auf der Welt, glaube ich. So mit 23? Ach so, ja. Kann schon sein. Ja, ist richtig, ja. Ja, nee. Bei mir ist bloß so, also ich... Warum suchst du denn eine Freundin? Warum? Ja, das ist nicht ganz einfach mit mir. Und zwar... Du gehst bitte noch nicht ans Telefon. Du bist auch ein bisschen weit weg. Was? Bin ich weit weg? Ja, so ist viel besser, genau. Ja, alles klar, okay. Ja, nee, das ist nicht ganz einfach bei mir. Und zwar, also ich bin Skinhead und... ist der erste Eindruck bei den Mädels meistens irgendwo negativ, ja. Verständlicherweise, ne, oder? Ach, was heißt verständlicherweise? Ich meine... Gibt's denn keine Skinhead-Mädels? Doch, natürlich. Ja gut, es gibt schon, aber ich meine, wenige. Und außerdem möchte ich nicht so unbedingt so eine. Ich meine, ich möchte ein normales Mädel. Mhm. Warum bist du denn Skinhead? Ja gut, warum bin ich Skinhead? Ich meine, das ist jetzt schon, 10 Jahre her, ja. Mit 13 fing es also an. Richtig, genau. Mhm. Mit 12, 13 fing es eigentlich an, ja. Gut, ich meine, ja, der Hauptgrund ist das eigentlich, dass ich jetzt hier bei mir im Fleck, also im Dorf, einen schlechten Ruf habe, weil ich also schon öfters auch straflich in Erscheinung getreten bin. Ich war auch in der JVA. Mhm. Was hast du gemacht? Ja, wir haben, ja, das sei ja auch eine lange Geschichte. Ich meine, wir haben, also die Haupttat war eigentlich das, dass man da so einen, ja, jemanden halt, bisschen halb zu Tode geschlagen. Ein bisschen halb zu Tode geschlagen? Ja. Warum habt ihr das gemacht? Ich weiß nicht, wir waren alle irgendwo besoffen gewesen und von dem her... Was war das für ein Mensch? Ein Punk. Mhm. Ja. Das war Grund genug, ihn dann halb tot zu schlagen, ne? Dass er Punk war wahrscheinlich. Das, ich sage, das ist eine lange Geschichte. Ich meine, ich habe mich auch geändert. Ich war ja, wie gesagt, in Urhaft und... Wie schwer war der Junge denn verletzt, weißt du das? Ja gut, also ich war wegen versuchten Totschlag angeklagt. Mhm. Also der war, also 2-3 Tage war er irgendwie, was, nicht Koma oder so, ich weiß nicht, wie man das... Ne, also hat er denn was zurückbehalten? Hat er was zurückbehalten? Weniger, also ich habe, also in der Gerichtsverhandlung damals hat es geheißen, er hätte was gehabt, irgendwas an die Augen. Dass er so ein Augenblitzen und ein Auge so weiße Flecken oder was weiß ich was. Ja, aber gut, wenn er 3 Tage im Koma gelegen hat, deutet das wirklich auf eine sehr schwere Verletzung hin. Habt ihr denn mal hinterher mit ihm Kontakt aufgenommen? Habt ihr euch entschuldigt oder habt ihr ihn besucht oder irgendwas gemacht? Nein. Warum nicht? Ja, weil er es auch von sich aus nicht wollte. Hast du denn mal wieder ihr... Also in der Gerichtsverhandlung, da wollte ich mich also persönlich, jetzt sage ich mal, nicht entschuldigen, aber ich wollte zu ihm hingehen und sagen halt, dass es mir leid tut irgendwo und dass ich... Warum nicht entschuldigen? Weil ich sag mal so, weil ich an der Tat, ich war nicht der Haupttäter, ich war halt dabei gewesen. Ist gut, ja, okay, da hat jeder in seinem Rausch, in seinem... Ja gut, du hättest dich ja für das, was du angerichtet hast, hättest du dich ja entschuldigen können. Ja gut, okay, klar. Ich meine, ich habe ja gesagt, es tut mir leid, aber er wollte es ja auch von sich aus nicht. Mhm. Ich meine, ich denke mal, in dem Moment war er auch bloß scharf auf die Kohle, da, was er kassiert hat. Wie, auf welche Kohle? Ja, Schnapsensgeld und alles Mögliche. Das sagst du so abschätzig, das steht dir mir auch zu, wenn ihr ihn zugerichtet habt. Richtig, klar, natürlich, ja, aber das Problem war halt, das ist eine Gerichtsverhandlung. Also er hat zuerst, wo sein Anwalt das Plädoyer vorgetragen hat, dann hat es geheißen, er hätte Hämatome und das eine Auge sah aus wie, also war so dick wie eine Apfelsine und das andere, das war so wie eine Mandarine oder was weiß ich, was da. Also du meinst, dass die übertrieben haben? Natürlich, ja, die Ärzte waren doch da, wo er in der Klinik war Aber na, hör mal, darum geht's doch überhaupt gar nicht. Ob das übertrieben ist oder ob das ein bisschen übertrieben ist, der Junge ist schwer verletzt gewesen und ihr Hirnis habt ihn zusammengeschlagen, ohne Grund. Es ist immer ohne Grund, wenn man jemanden zusammenschlägt. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das die mega Scheiße ist, die ihr da gebaut habt. Und eigentlich müssten wir auch nicht darüber diskutieren, dass du dich selbstverständlichst entschuldigt haben müsstest, schon längst, der Junge. So, wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt, 3 Jahre zurück. Mhm. Ist in der Zwischenzeit nochmal irgendeine Straftat oder eine Fast-Straftat passiert? Ja, klar, also... Was denn? Da war halt mal was im Fußballstadion zweimal, wegen Körperverletzung und einmal wegen Kennzeichen verfassungswidrigen Organisationen. Nämlich, was habt ihr da genau gemacht? Also das mit der Körperverletzung, das war so, da war man im A-Block beim VfB Stuttgart. Mhm. Und ja gut, da war halt ein bisschen Schuckerei, sag ich mal, im Gange und ich bin halt auf den Ort noch drauf geflogen und der hat mich dann halt, er hat mich halt abgeführt und zu die Bullen gebracht und ja, da hatte ich halt eine Anzeige wegen Körperverletzung dann noch. Mhm. Das zweite Mal seid ihr mit Hakenkreuz fahren durch die Welt gezogen oder was? Nee, das war, da hatte ich ein Trikot an, normales VfB-Trikot und hinten war halt Adolf 88. Mhm. Also Name Adolf und hinten die Zahl 88. Was bedeutet Adolf 88? Ich weiß es nicht. Ich habe es selber nicht gewusst. Ich habe es mal gesehen und da habe ich es mal auch gemacht und da haben es halt die Bullen im Stadion gesehen, haben mich festgenommen. Aber du hast dieses Trikot angehabt, ne? Richtig, klar. Und warum ziehst du das an, wenn du gar nicht weißt, was du damit ausdrücken willst? Ja, mein Gott, mir hat es halt gefallen, ne? Kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht auch, wie wir alle jetzt, natürlich an Adolf Hitler denken, wenn der Adolf draufsteht, oder? Ja gut, ich meine, ich bin jetzt nicht einer, der da hier Adolf Hitler vergöttert oder was weiß ich was, ne? Aber so ein bisschen gut findest du ihn schon. Auch nicht, ich meine, es gibt in jedem Land Scheiße, jeder hat mal Scheiße gebaut, oder? Darüber brauchen wir gar nicht reden. Warum bist du eigentlich Skinhead, Marc? Ja, warum bin ich Skinhead? Weil mir einfach der Kult gefällt hier. Was ist das für ein Kult? Die Kameradschaft, das... Aber zum einen saufen gehen, stolz auf sein Land sein. Gut, das kannst du überall haben. Das kannst du in jeder großen Partei auch haben. Dass du gute Kumpels hast, dass du auch mal einen saufen gehst. Ich bin auch stolz auf mein Land und bin auch kein Skinhead. Ja gut, okay, ich meine, ja, das ist ja das. Und deswegen, das verstehen halt die meisten Leute nicht. Mhm. Marc, pass mal auf, ich will dir mal sagen, wir unterhalten uns ja jetzt sachlich. Ich will dich ja auch nicht jetzt hier niedertrampeln, dann brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Nee. Wenn das so eine, ich sag mal, eine relativ harmlos normale Einstellung wäre, dann kann man immer noch sagen, na gut, das ist nicht mein Geschmack. Ich beispielsweise Republikaner oder irgend sowas ist nicht mein Geschmack. Aber nun ja, wir leben in einem freien Land. Aber du hast ja nun die Grenzen weit überschritten. Du hättest ja fast, oder ihr hättet ja fast nun auch schon einen Menschen umgebracht. Wegen eurer idiotischen Ideen. Das ist doch das, wo du ganz groß ans Nachdenken kommen müsstest. Ja gut, klar. Aber ich meine, das sind ja nicht bloß wir. Ich meine, es wird immer alles hochgejubelt von wegen Skinheads greifen, also sich was Asylbewerberheim oder Ausländer oder Linke oder andere. Marc, wir reden jetzt überhaupt gar nicht. Aber nein, Ausländer greifen uns auch an. Ja, tun sie. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Es gibt auch viel Gewalt von ausländischen Menschen und Deutschen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir reden jetzt nur über dich und das, wo du jetzt gerade drin hängst und was du schon hinter dir hast. Und da, komischerweise hat das Gespräch damit angefangen, du sagst, ich suche eine Freundin. Und wenn ich ein Mädchen anbagger oder ein Mädchen kennenlerne und die hört, ich bin Skinhead, schrecken die meisten Mädchen zurück. Kein Wunder bei dem, was alles passiert. Und vielleicht auch kein Wunder bei dem, was du angerichtet hast. Jetzt frage ich dich, nachdem all das schon passiert ist, und du scheinst ja kein doofer Junge zu sein, oder kein doofer junger Mann, wie wir uns jetzt hier gerade unterhalten, merke ich das ja. Wieso hast du denn für dich innerlich noch nicht eine Konsequenz gezogen? Hast für dich gesagt, okay, es war vielleicht jetzt so eine Jugendsache, die ich da gemacht habe, aber ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg. Du hättest beinahe einen Menschen umgebracht. Du hättest einen Menschen auf dem Gewissen. Ja, klar, das weiß ich selber. Ich meine, ich habe auch meine Konsequenzen gezogen. Ich meine, ich war... Weil wie sehen die aus, die Konsequenzen? Ich war auf einer Langzeittherapie wegen Alkohol. Mhm. Also, ja, 4 Monate war ich auf einer Therapie. Mhm. Stationäre, jetzt mache ich, oder bin ich noch bei der ambulanten Therapie, bei der Nachsorge. Mhm. Und, ja gut, okay, ich meine, ich habe soziale Trainingskurse hinter mir. Klar, ich meine, aber irgendwo, gut, mit dem Alkohol, das ist ein Problem, das habe ich jetzt aber auch im Griff. Ja, ist ja auch in Ordnung, ja. Was hält dich denn jetzt in dieser Skinhead-Gruppe noch fest? Außer, dass man da gute Kumpels hat, außer, dass man da Bier trinkt und außer, dass die Leute stolz auf ihr Land sind. Habe ich dir gerade gesagt, kannst du überall haben, in ganz vielen Gruppierungen. Was hält dich denn noch da? Ich weiß es nicht. Vielleicht, es ist schwer, neue Freunde oder neue Kumpels zu finden. Ja klar, das ist schon richtig. Wenn du vor allen Dingen 10 Jahre in der Szene bist, ist es verdammt schwer, da rauszukommen. Richtig, und vor allen Dingen... Aber das ist auch kein Grund, da drin zu bleiben. Ich wohne jetzt immer noch im gleichen Fleck. Ich meine, ich habe ja vor, irgendwann auch mal wegzuziehen, gell? So ist es ja gar nicht. Aber irgendwo, ich meine, auch das Fußball und alles, gell? Also ich meine, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, gell? Mhm. Also ich gehe ins Stadion und was weiß ich was. Und von dem her dann... Mein Gott, da trifft man halt... Ja, aber 98% aller Fußballfans sind auch leidenschaftliche Fußballfans und würden für ihren Verein wahrscheinlich durchs Feuer gehen, kloppen aber nicht die anderen Leute krankenhausreif, ne? Klar, ich meine, ich habe ja schon so oft mit Hooligans gesprochen und ich kapiere das nicht. Und jedes Mal endet das Gespräch auch damit, dass die mir das natürlich nicht erklären konnten, was nur daran so toll ist, sich da die Nasen einzuschlagen. Na gut, ich kann es dir erklären. Ich meine, das ist einfach ein Adrenalinkick. Marc, das ist mir völlig klar, dass das ein Adrenalinkick ist. Aber du bist ein erwachsener Mann und du bist kein Dummkopf. Dieser Adrenalinkick kann zur Folge haben, dass du ein Menschenleben auslöscht oder dass jemand im Rollstuhl sitzt vielleicht für sein Leben lang und dass du jahrelang in den Knast gehst und du dein Leben nämlich auch versaut hast. Ist es das wert? Nein, das ist nicht wert. Ja. Was hast du denn vor? Du bist jetzt 23. Welche Pläne hast du beruflich? Ja gut, ich meine, ich bin LKW-Fahrer. Oder? Ja, war LKW-Fahrer. Jetzt bin ich gerade arbeitslos. Ja? Hast du was gelernt? Nein. Warum nicht? Weil ich habe eine Lehre angefangen als Elektroinstallateur, bloß die war mir zu schwer. Und von dem her, nein, da habe ich halt meinen Zweier gemacht und da war ich halt auf der Piste, 3 Jahre lang. Dann könnte man ja auch noch überlegen, ehe du abhängst in deinen Kreisen, dass du mal deinen Arsch hochkriegst und vielleicht, du bist noch jung genug, per Nachschulung oder Abendschule oder weiß ich, noch einen Schulabschluss nachmachst oder eine Lehre machst. Ja, toll, wenn das Arbeitsamt mal reagieren würde. Ich sag doch die ganze Zeit zum Arbeitsamt, ich will unbedingt eine Schulung machen als Lagerist, ich will unbedingt ein bisschen Computerkenntnisse und was weiß ich, was alles haben. Aber was ist denn? Die machen gar nichts. Es liegt am Arbeitsamt. Dann musst du dich noch mehr anstrengen. Das mag ja auch sein, dass auch sehr viel an den Arbeitsämtern hängt, dass die Leute nicht weiterkommen. Aber damit würde ich mich nicht abfinden, dass so idiotische Beamten irgendwo mein Leben und mein Aufkommen blockieren. Ja, du bist ein Typ, der sich selbst, ich glaube, sehr, sehr stark vorkommt, auch sehr selbstbewusst ist. Dann setzt dein Selbstbewusstsein mal an dieser Stelle an und boxt dich da durch, nämlich indem du das in die Hand nimmst und sagst, ich will das aber. Und wenn das Arbeitsamt das so nicht hinkriegt, dann wende dich irgendwo anders hin. Wenn du penetrant bist, wirst du das schon schaffen, Marc. Und dann wirst du auch eher eine Freundin finden. Ich glaube, dass die Wurzel des Übels ist viel tiefer verstrickt bei dir. Nicht nur in der Tatsache, dass du jetzt erstmal keine Freunde findest, weil die sagt, du bist Skinhead. Du musst aus dieser Skinhead-Szene raus, Mensch. Ja, aber das ist irgendwo, weiß nicht, wie soll ich das erklären? Nee, du kannst es mir nicht erklären, das ist ja gerade das Schlimme. Letztendlich ist es etwas, was du jetzt seit 10 Jahren wirklich trottelmäßig mitmachst, mit all den Konsequenzen, die dich schon haarscharf irgendwo hingebracht haben, die dein ganzes Leben vielleicht ruiniert hätten auch. Und ich verlange jetzt auch einfach von dir, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, dass du da hart mit dir mal ins Gericht gehst und darüber nachdenkst, wie kann ich mein Leben verändern zum Positiven, dass ich, Marc, auch richtig was gut davon habe. Möchtest du denn immer der Außenseiter sein? Nee. Der Gehetzte sein, Angst haben und blöd dastehen, auch vor dem Mädchen blöd dastehen? Ich glaube, das ist nicht so angenehm. Nee. Weil ich weiß nicht, so scheiße sehe ich eigentlich gar nicht aus, das sagt eigentlich jeder. Ja. Ja, und eigentlich bist du ja auch ganz sympathisch, sage ich jetzt so, wenn wir uns so kennengelernt haben, nur so ein bisschen kennengelernt haben. Ja, klar. Was ist denn dein Traum von deinem Leben? Du bist jetzt, wie gesagt, 23 Jahre alt. Wie sollte es denn, spulen wir mal so 10 Jahre weiter, wenn alles ideal laufen sollte? Was wäre dein Wunsch, wenn du jetzt zaubern könntest? Ja, was ist mein Wunsch? Also einfach mal, auf jeden Fall erstmal eine Arbeit, das ist ganz wichtig, klar. Ja. Und auf jeden Fall weg hier vom Schwabeländle. So. Ja, und wie möchtest du leben? Familie? Ja, Familie auf jeden Fall, klar, logisch. Mhm. Also klar, Kinder, ich meine, das, was sich so halt jeder vorstellt. Ja. Also, vielleicht zwei Kinder. Ja, da sind wir aber gleich schon bei einem anderen Thema. Du wirst eine Familie haben, du wirst Kinder haben. Ja. Und du wirst ein guter Vater sein. Das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und du wirst als Vater auch Vorbild sein. Ja. Bist du ein tolles Vorbild, wenn du andere Menschen halb totgeschlagen hast, wenn das deine Kinder mal erfahren? Das würde ich aber auch nie wieder tun, gell? Also von dem her gesehen. Ich werde nie wieder irgendwie eine Straftat. Marc, ich meine, es ist. Solange du in dieser Szenerie bist, könnte ich wetten, solange du in der Szenerie bist, dass die Gefahr ständig über dir schwebt, dass nochmal so etwas passiert. Ja, klar. Ne, gibst du mir recht? Ja, klar, logisch. Siehst du. So, und wenn man diese Pläne hat, man, wie du sie hast, von wegen Arbeit und ein schönes Zuhause und Familie und Kinder und ein guter Vater sein, dann musst du jetzt deinen Hintern hochkriegen. Und du musst daraus. Ja. Wenn du das alles weitermachst, kannst du dir das alles abschminken. Und wenn du irgendwann Kinder hast und die erfahren, was du gemacht hast, dann sind die auf ihren Vater nicht stolz. Da schämen die sich für ihren Vater. Das ist richtig, klar. Das ist richtig, da hast du recht. So, Junge, jetzt haben wir lang genug geredet. Alles klar, also gut, dann wollte ich bloß noch schon sagen, also, falls sich ein Mädchen interessiert, die soll die 0800 567 8111 wählen. Okay. Und ich hoffe, dass es ein Mädchen ist, die sagt, nur wenn du aus der Szene rausgehst, dann lasse ich mich auf dich ein. Alles klar. Alles Gute mal. Okay, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. 1 Uhr. Mensch, jetzt haben wir unsere Pause aber heftig überzogen. 1.42 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und exakt 43 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das ist wieder Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian heute Nacht ohne festes Thema. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema, was Lockeres, was Ernstes, was Privates, was Gesellschaftliches, egal was. Telefonnummer, freie Nummer, kostenfrei 0800 567 8111. Faxnummer ebenfalls frei 0800 567 8110. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Wunder. Meine Fragen an euch: Sind euch schon mal Wunder widerfahren? Wir sind morgen allerdings im Fernsehen erst um 1.25 Uhr, im Radio allerdings pünktlich um 1 Uhr. Jetzt ist in der Leitung die Michaela und die ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Michaela. Ja, ich möchte eine Geschichte erzählen. Und zwar ist heute mein Sohn zu Tode gekommen. Und ich möchte auch gleichzeitig damit eine Warnung an alle Eltern aussprechen, die mit dem Reisebus unterwegs sind. Es ist nämlich so, dass er die Notverriegelung der hinteren Tür geöffnet hat und dabei rausgefallen ist. Das ist heute passiert? Das ist heute passiert, wo ist das passiert? Das war im Wormser Kreuz. Ich weiß nicht, wie die Autobahn jetzt heißt. Auf jeden Fall, das Wormser Kreuz war das. Wir waren die Gruppe von ca. 30 Frauen mit Kindern. Wir waren auf Mutterkur, auf Mutter-Kind-Erholung auf der Insel Schemonikok in Holland und sind heute zurückgefahren. Und wie gesagt, am Wormser Dreieck ist das dann passiert. Ne? Und ich finde das Wahnsinn. Einfach während der Fahrt ist das passiert? Während der Fahrt, der Bus fuhr circa um die 80 km/h. Viel schneller dürfen sie ja nicht. Da ist die Tür von alleine aufgegangen? Nicht von alleine. Das war so, dass er, ich weiß nicht, du weißt, die Reisebusse haben eingebaute Toiletten. Die neuen Busse haben ziemlich enge Treppen und da war er halt auf der Toilette und er kam hoch und ich sag noch, ist gut, Gabriel. Er hieß Gabriel. Er war sehr neugierig und hat da gern die Spülung betätigt und so. Und da kam er wieder und ich sehe noch, dass er nach vorne geht und drehe mich um zu einer Kollegin, weil sie gerade was gesagt hat und auf einmal höre ich Fahrgeräusche, als wenn du die Scheibe runterdrehst und dachte, was ist das? Und stehe auf und guck so schräg runter und sehe, um Gottes Willen, die Tür ist offen. Ne? Und ich sehe dann noch seinen Kopf und seinen blauen Pulli und in dem Moment war er weg. Wie alt war er? 4,5 Jahre alt. Und ich verstehe einfach nicht, dass ich meine, gut, durch die ganzen Busunglücke wurde das ja so gemacht, dass die Türen immer aufgehen. Aber ich finde, ein Bus voller Kleinkinder und Mütter, das gehört irgendwie publik, das gehört gesagt. Michaela, was ist denn dann passiert? Dann hast du gesehen, dass dein Kind... Ich habe gesehen, mein Kind fällt raus, ich habe angefangen zu schreien. Ich konnte gar nicht anders, das kannst du gar nicht abstellen. Du schreist wie verrückt. Der Bus war... Der ist einfach weitergefahren, ich wäre fast noch bei der Tür rausgegangen, wenn mir die anderen nicht zurückgehalten hätten, ich wollte ihm helfen. Der Busfahrer ist weitergefahren? Der ist 500 Meter weitergefahren, bevor er endlich mal abgebremst hat und stehen geblieben ist. Das war eine Autobahn? Das war auf der Autobahn heute. Der Kleine ist auf die Autobahn draufgefahren? Der ist auf die Autobahn gefahren, auf der rechten Spur. Dann ist der Bus nach 500 Metern stehen geblieben, du bist rausgelaufen? Nein, die anderen haben mich nicht rausgelaufen, weil ich total... Ich habe nur noch geschrien und die haben mich nicht, andere sind zurückgelaufen und es war so, dass auf der Gegenspur auch ein Unfall war, da ist ein LKW in die Mittelleitplanke gerast und da war der Hubschrauber war da und der Notarztwagen und dann, ich sehe, der Hubschrauber hat so hoch, hat gedreht und ist auf unserer Fahrbahn gelandet und alle Rettungskräfte waren sofort hier, also innerhalb von Sekunden. Ist er denn von einem Wagen überfahren? Nein, Gott sei Dank nicht, das konnte ich in Erfahrung bringen, ich bin dann doch, wollte hinlaufen. Und da stand so ein junger Feuerwehrmann, der die unsere Fahrbahn abgegrenzt hat, wegen dem LKW auf der anderen Fahrbahn drüben. Und der hat, ich gesagt, haben Sie gesehen, wie das passiert ist, was passiert ist? Da sagt er, ja, er hat nur gesehen, dass da was rausgefallen ist. Er dachte, eine Decke oder so. Und es ist ja keiner drüber gefahren. Ich weiß nicht, vielleicht wollte mich schonen. Ist dein Kind denn an der Unfallstelle verstorben? Ja, er war praktisch tot, schon wo der Notarzt zu ihm hingelaufen ist. Er war nicht mehr ansprechbar, lag im tiefen Koma. Hat der Notarzt der Hubschrauber ihn mitgenommen? Sofort ins Klinikum Mannheim, also jetzt eine sehr gute Klinik, habe ich gehört. Und eine Stunde haben sie versucht, ihn zurückzuholen. Es ist nicht gelungen. Bist du denn auch in die Klinik gefahren worden? Ja, also es war so, es gibt schon seit einem Jahr ungefähr, gibt es eine sogenannte Notfallseelsorge oder Notunfallseelsorge. Die werden zu solchen Unfällen gerufen und die waren dann da. Das war ein Pfarrer, ein sehr, sehr netter Herr Pfarrer, Herr Pfarrer Veit aus Worms, bei dem ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Und dann war noch ein Rettungssanitäter dabei und die haben mich dann nach Mannheim rübergefahren in die Klinik. Aber dann sind die Ärzte gekommen und haben halt gesagt, dass er es nicht überlebt hat. Und das war denn heute Nachmittag? Heute Nachmittag um 6:30. Sogar die Ärzte haben geweint. Sie haben gesagt, sowas haben sie noch nie erlebt. Ne? War das dein einziges Kind? Nein, ich habe noch drei. Ich habe noch drei Mädchen im Alter von 18, 15 und die Lena mit 6, die war auch mit. Ja, eine Freundin hat sie da in Stuttgart abgeholt. Und bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, ja. Lebt der Vater denn noch? Der war heute, also ich habe ihn angerufen und der kam dann nach Mannheim und hat mich auch nach Hause nach Stuttgart gebracht. Beziehungsweise Esslingen und ja. Wann warst du denn heute Abend wieder zu Hause? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es war vielleicht 10:30 oder so. Also noch gar nicht so sehr lange. Nein, das ist frisch. Und weißt du, das Schlimme ist, dann seine ganzen Sachen, seine Zahnbürste oder sein Teddybär, egal was ist. Ich weiß nicht, was hat das für einen Sinn gehabt? Das war so sinnlos. Man hätte es doch verhindern können. Das Nun ist so viel jetzt passiert in den letzten Stunden. Richtig, ja. Ich bin ganz sicher auch, dass du noch voll unter Schock stehst im Moment. Ja, bestimmt. Ich glaube Hast du überhaupt schon mal Zeit gehabt zu weinen? Und ich weine die ganze Zeit. Da geht es eine Zeit lang, wo ich nicht mehr weine. Ich muss ehrlich sein, mir tut das ganze Gesicht weh, der Kiefer. Ich habe ja so geschrien, auch im Krankenhaus wieder. Ich konnte ich gar nichts anderes. Mhm. Und ist denn jetzt jemand bei dir, der dir so ein bisschen hilft? Meine Kinder schlafen, es ist sonst niemand hier. Also keine Freundin oder Verwandte? Oder? Meine Freundin war ja da, aber die muss morgen wieder arbeiten. Meine Verwandten leben in Österreich und sonst habe ich hier niemanden so. Es ist, ja, ich wollte auch nur damit vielleicht, dass einige Eltern zuhören, dass sie da aufpassen, dass ihre Kinder nicht auf die Idee kommen, dieses Ding da zu ziehen. Und vielleicht auch an die Busfahrer oder an die Hersteller dieser Busse, dass einen deutlicheren Warnhinweis. Irgendwie eine Warnung, dass das passieren kann. Ich meine, es kann ja auch an den Erwachsenen passieren. Natürlich. Wenn man sich vorstellt, dass auch alten Leuten kann es passieren. Ja, eben. Wie viele alte Menschen sind hier unterwegs mit dem Bus und sie brauchen nur in Toilette gehen, stolpern, weil der Bus bremst und sie wollen sich wo festhalten und kommen zufällig da. Das kann jedem passieren. Dann ist er weg. Da gibt es keine Chance, sich festzuhalten. Nichts. Michael, hast du das überhaupt... Ich könnte mir vorstellen, dass man das gar nicht glauben will und begreifen will, wenn man da im Krankenhaus sitzt und die Ärzte allen so etwas sagen. Ja, das ist, wie gesagt, es gibt eine Zeit, da es gibt Momente, da muss ich nicht weinen, es gibt Momente, dann sehe ich irgendetwas von ihm oder weiß noch, wie er heute quietschvergnügt am Schiff rumgesprungen ist, wo ich noch Angst hatte, dass er ins Wasser fällt. Ich sehe noch, wie er am Nordseestrand auf der Insel Monaco rumgelaufen ist, braun gebrannt, ganz blonde Haare von der Sonne, weil wir tolles Wetter hatten. Und jetzt ist er nicht mehr. Jetzt bist du alleine zu Hause, ohne ihn, mit deinen anderen Kindern, aber er ist nicht da. Und sein Zimmer? Natürlich, er hat eine Freundin und da ist klar, dass er bei seiner Freundin ist. Wie haben denn seine Geschwister darauf reagiert, deine anderen Kinder? Ja, die Lena. Meine Lena, die ist, die Großen haben natürlich geweint ohne Ende und begreifen es nicht. Und die Lena mit ihrer 6 Jahre, die hat nur gesagt, ja, auf ihre Weise hat sie dann gemeint, ja, jetzt sieht er halt den Weihnachtsmann und kann den Nikolaus besuchen. Und da habe ich so gesagt, ja, und er sieht dich dann immer und er ist immer da. Und er sagt, ja, siehst du, und die Sterne, das sind seine, da guckt er durch sozusagen. Ich sage jetzt, es war eigentlich verblüffend, wie sie darauf reagiert hat. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in all dem Schmerz und in all dem Unglück so ein kleines bisschen Trost ist, nicht? Ja, er hat nicht mehr gelitten, das ist... Nee, auch wie das Kind jetzt darauf reagiert. Ja, wird, ne? Absolut, ja. Sie sagt immer, sie findet das ganz doof, dass er tot ist. Und sie hat gleich gewusst, dass er tot ist. Das kann man nicht überleben, hat sie gemeint, wenn man da rausfällt. Mit ihren 6 Jahren, das ist erstaunlich, ihre Aussagen. Also, ja... Hattest du ein besonderes Verhältnis zu deinem Sohn? Ja, es war mein Sohn, es war mein Jüngster. Dein Jüngster, die haben ja dann einen besonderen Stellenwert oft. Ne? Richtig, genau, ja, ja. Wie gesagt, er war oft sehr, sehr anstrengend. Also ein Sack Flöhüten wäre leichter gewesen als ihn. Er hat auch in der Kur alles Mögliche angestellt, mit dem Gartenschlauch rumgespritzt und hat einen Aufzug demoliert. Irgendwie ging er dann nicht mehr. Also, aber jeder hat ihn doch gemocht, weil er hat es nicht mit Absicht gemacht, weißt du. Er hat halt den Gartenschlauch angemacht, weil er sein Fahrrad... Ach Gott, er ist 4 Jahre alt und wenn er es mit Absicht gemacht hätte, wäre es auch egal gewesen. Richtig, genau. Aber er hat immer einen Sinn dahinter gehabt. Man musste ihn nur verstehen. Ja, das haben halt viele Leute nicht verstanden. Er dachte, er ist schlimm und was weiß ich. Hast du denn jetzt in den letzten Stunden noch drüber nachgedacht, was jetzt alles auf dich zukommt? Ja, ich weiß es noch gar nicht. Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam beschlagnahmt wegen Unfallherrsache und so weiter und so weiter. Und ich denke... Ja, ich weiß nur, dass ich halt versuche, dass ich einen weißen Marmorengel für ihn und fürs Grab bekomme. Werden wir alle zusammenlegen, ich denke, das wäre mein Wunsch, ja. Also kein Kreuz, sondern so einen weißen Marmorengel. Aber du weißt, man weiß ja noch gar nicht, wenn es zur Bestattung kommen kann. Ne? Ich weiß noch gar nicht, es kommt nur so viel, ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles machen soll. Die Versicherung muss fragen, ich muss morgen bei meiner Arbeit anrufen und mich krank melden. Und wie gesagt, da muss er ja überführt werden hierher und das, ja, es muss ja irgendwie gehen. Ist es denn so, dass du morgen und die nächsten Tage dann schon jemanden an deiner Seite hast, der dir so ein bisschen hilft? Es ist so gut. Wie gesagt, ich habe meine Freundin, aber die muss arbeiten den ganzen Tag. Aber die ist so, in der Not ist dann die für dich da? Ja, das, ich denke, ich kann sie bestimmt anrufen und wenn irgendwas mit ihr reden will oder so, das ganz sicher, ja, auf jeden Fall. Und deine große Tochter kann dir ja auch sicher noch, auch schon... Ja, ich glaube, da muss ich sie eher noch ein bisschen trösten, weil sie nicht drüber hin, so schnell nicht drüber hinbekommt. Sie ist sehr, sehr, sehr warmherziger Mensch und... wird sie bestimmt sehr lange nachgehen. Und Michael, das ist ein ganz großes Unglück, was da geschehen ist und das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ich meine, ich habe jetzt nicht angerufen, um mich da irgendwie zu profilieren oder wie auch immer. Ich wollte das auch als Warnung an andere weitergeben, darauf zu achten, dass das nicht nochmal passiert, dass sein Tod nicht ganz sinnlos war. Niemand hat das so empfunden, dass du dich aus Profilierungsgründen hier meldest. Niemand. Ja. Also das Anliegen ist klar, dass du eine Warnung aussprechen wolltest. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch vollkommen legitim, dass du dann hier anrufst, um vielleicht auch nur zu sprechen und über das Unglück zu reden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, irgendwie das publik zu machen, dass man darauf achtet, dass das größere Warnaufhinweise, dass die Busfahrer das nochmal extra betonen, weil man immer gewohnt ist, die Türen gehen nicht auf während der Fahrt. Mhm. Also das ist auf jeden Fall dann auch ein erster Schritt hier in meiner Sendung, dass es in die Öffentlichkeit gekommen ist und sicher werden die Kollegen von der Presse das auch nochmal aufgreifen. Ja, ich hoffe, das ist wirklich ganz wichtig. Es ist nur ein winziger, steht halt nur drauf, Sicherheits- oder Entriegelung oder so wie, aber mein Gott, da denkt man halt dran, wenn der Bus steht, ne? Oder wenn ein Unfall ist, dass die Tür dann trotzdem noch aufgehen kann, ne? Wenn was sein sollte, aber nicht bei laufender Fahrt. Also Michaela, von Herzen mein Mitgefühl und mein Beileid. Du möchtest bestimmt auch nochmal mit meiner Psychologin reden. Das wäre gut. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Okay. Das ist Annette und du legst auf und sobald die Annette frei ist, ruft sie dich gleich an. Jo. Okay, ich bedanke mich. Von Herzen viel Kraft für die nächste Zeit. Danke dir. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. So, jetzt haben wir noch die Sandra und die ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, mich umzustellen nach dem schlimmen... Ja, mich auch. Ich habe auch gerade ganz bedrückt zugehört. Mhm. Also, sagt auch mein Herz so ein bisschen tiefer. Mhm. Aber wir unterhalten uns noch ein bisschen über dich und über das, was du möchtest. Ich hatte letzte Woche Dienstag, glaube ich, hattest du die Sendung mit der Talkshow. Ja, die ist ausgefallen letzte Woche Dienstag. Ach so, ich habe es ja nur eben kurz mal reingeguckt. Das Thema ist ausgefallen. Auf jeden Fall war ich auch mal in einer Talkshow. Mhm. Und ich habe da nicht die Wahrheit erzählt. Mhm. In welcher Talkshow warst du? Ich war in Hamburg bei Andreas Türk. Bei Andreas Türk. Und was war das Thema der Show? Das ging um Betrügen. Mhm. Betrügen, eigentlich ja Betrügen. Betrügen. Und was hast du da erzählt? Ich habe erzählt, dass ich eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte, dass ich... was habe ich mir noch erzählt, dass ich eine Freundin decke, die halt mit einem Freund zusammen, die halt in einem festen Beziehung lebt und nebenbei eine Affäre hat. Mhm. Und dass halt dass wir Frauen halt genau das können, was wir Männer auch können, nur dass die Frauen gleich als Huren oder Nutten halt bezeichnet und diese Geschichte werden. Und diese Geschichte war ausgedacht? Ja, genau. Das war also nach Strich und Faden erlogen? Ja, so gut wie eben. Und du hast dich da einfach nur gemeldet, um da mal auftreten zu können? Und ja, ich wollte einfach mal ein paar Tage in Hamburg verbringen. Und klar, die Kollegen bezahlen das, ne? Flug und schönes Hotel und sowas. Was waren denn, ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch üble Konsequenzen hat, wenn man wieder in seine Heimat zurückkehrt. Ja, genau, gerade das ist mein Problem, Domian, weil ich auch nicht gerade unbekannt bin und dann in so einem kleinen katholischen Dorf. Mhm. Und da kennt sich halt jeder. Und meine Familie wusste, dass das halt nicht stimmte. Mhm. Und die hat auch zu mir gehalten, aber die halt die ganzen Leute mit dem Finger auf mich gezeigt. Hat man dich denn von Seiten der Redaktion nicht darauf hingewiesen, dass das eventuell, das haben die? Alleine schreibst du, du musst auch unterschreiben, dass du die Wahrheit sagst. Mhm. Es wird so viel rumgelogen und rumgemacht und getan. Und ich dachte eigentlich, da kann mir auch nichts passieren. Mhm. Im Grunde, aber genau das war genau der Fehler. Wann war dieser Auftritt? Im Juli vor 3 Jahren, das war der große so lange her. Unglück war genau an diesem Tag. Hat es sich denn dann, ich meine 3 Jahre ist eine lange Zeit, hat es sich wieder einigermaßen eingerenkt? Es geht heutzutage. Ich habe auch meinen Bekanntenkreis so gut wie nicht mehr in diesem Ort halt hier. Und aber ich merke es von heute, wenn du rausgehst, dann merkst du es trotzdem noch. Ne? Dann sprechen sie dich mal drauf an, wenn sie mal einen getrunken haben oder also, also Lehre aus dieser Geschichte, wirklich nur öffentlich auftreten, im Fernsehen oder wo auch immer, mit der Wahrheit, ne? Weil alles andere könnte üble Folgen haben. Ja. Du bist noch reingekommen, Sandra. Gut, dass es einigermaßen sich wieder eingelevelt hat. Ja, das andere, ja, das konnte ich jetzt, ich werde vielleicht dann nochmal anrufen, hätte okay. Vielleicht nochmal jetzt. So machen wir das, alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Hans-Jürgen Wilde und morgen heißt unser Thema, ich habe es ja schon gerade angekündigt, Wunder. Sind euch schon Wunder widerfahren oder habt ihr in unmittelbarer Umgebung vielleicht schon mal etwas mitbekommen oder dass ein Freund oder ein Familienmitglied gesagt hat, mir ist dieses Wunder geschehen, anders, es ist unerklärlich, was passiert ist, es muss ein Wunder sein. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ich bin sehr interessiert, das zu hören. Wir sind allerdings morgen erst um 1.25 Uhr im Fernsehen und im Radio aber schon um 1 Uhr. Ich wünsche eine gute Nacht und bin gespannt auf die morgige Sendung. Bye, bye.